da in der Steiermark geboren. Deswegen bin ich auf ein Haus aus ganz besonders deppert worden. Ich schiff und scheiß gern in die Lederhosen und ich sauf nur Bier, weil die Tradition verlangt es so von mir. Als echter Steirer bin ich überaus adrett. Ich hab ein Riesenbomben hängen und ich bin auch immer fett. Mein ganzes Gewohntes fällt noch Schnaps und auch noch Kurdreck noch dazu. Ja, so schaut man aus als fescher Steirer Bub. Bei uns in Steiermark sind Leute noch richtig hart. Wir goschen jeden Fremden an und trunken Oberlippenbord. Ja, weil wenn ich mal weine kenn, dann ist es sicher auch nix wert, weil es ist Multikulturelle halt nicht gehört. Ja, es geht leider bergab mit Steirerland. Wir haben zwar wunderschöne Berg, doch leider haben wir keinen Verstand. Ja, wir sind kakarierte Deppen und wir haben einen Kopf aus Holz, aber auf unsere Ideale sind wir stolz. Ja, ich bin da in der Steiermark geboren. Deswegen ist aus mir von Haus aus auch noch nie was Gescheiters worden. Ich schau mich so sehr für mein Land, ich kann's euch gar nicht mehr erzählen. Kann die Leute aus dem Land schon nicht mehr sehen.